Bild und Namen, manchen ziehst du in deinen Bann. Andere gleiten nur vorüber, ein kurzer Blick über den Rand. Um dich wirklich zu erleben, tauch ich tiefer in dich ein. Was verbirgt sich in den Gräben, unten in der Dunkelheit? Asphaltpfeilen.